le Mucke, geile Mucke, oh, geile Mucke. Geile Mucke braucht das Land, geile Mucke. Geile Mucke, oh, geile Mucke. Dafür sind wir doch bekannt. Bla bla bla, jetzt bin ich da. Nicer Channel, ja ja ja. Si, claro. Swipe up jetzt, online stream. Nur 20 Zuschauer, ganz intim. Ich dachte, gucken mehr zu. 12. Cover, Wellerman, soll das so immer weitergehen? Miese Friese, Mucke, lahm. Gibt's da was von Ranzerfarm? Stimmung kippt und ich geb auch. 20 Dosen, dicker Bauch. Geben unser Dosenpfand. Geile Mucke braucht das Land. Geile Mucke, geile Mucke, oh, geile Mucke. Geile Mucke braucht das Land. Time.